23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die zwei Hirten in der Christnacht von Ludwig Achim von Arnim. Als das Christkindlein geboren war, saßen die zwei Hirten, Damon und Halton, nachts bei ihrer Herde und erzählten sich einander, was sie dem Christkindlein für Geschenke machen wollten. Es war bei einem Bache unter einem Palmbaum, ihre Schafe lagen um sie her und schliefen. Es war auf einer weiten, weiten Wiese, oben auf einem Berge. Der Mond war ganz groß, und rechts waren am Himmel eine Menge kleine Wolken, wie Schäfchen so weiß, und der Mond war wie der Schäfer dazu. Auf der linken Seite aber stand am Himmel der Morgenstern, ganz hell wie ein Kristall, der stand über dem Stall, worin das Jesuskindlein lag. Die Hirten aber saßen unter dem Palmbaum am Bach, der rauschte ganz leis, da haben sie so gesungen. Ich will dem Kindlein schenken ein silberweißes Lamm, so viel ich mich bedenke, kein schöner sich bekam. Es hat zur linken Seite wie Blut so rot ein Fleck, weiß nicht, was der bedeutet und was dahinter steckt. Und ich schenk diesem Kinde ein Kälbchen zart und klein, mit roten Bändern binde ich ihm die Füßlein sein, und so will ich es tragen, gar schön auf meinem Hals. Das Kindlein wird da sagen, ach Mutter, mir gefall's. Und ich will ihm noch schenken ein junges Böcklein schön. Es treibt wohl tausend Schwänke und bleibt nicht lange stehen. Es klettert, stutzt und springet und bleibt an keiner Stell. An seinem Halse klinget ein goldnes Glöcklein hell. Und ich will ihm noch schenken ein rotes Hirschkälblein. Sein Füßlein und Gelenke sind gar so zart und fein. Da mir's auf grüner Straßen im Wald entgegenkam, ließ sich's ganz gerne fassen, ging mit und wurde zahm. Und ich will ihm noch schenken ein schönes Eichhörnlein, kann schnell herum sich schwenken, ein hurtig Meisterlein. Das Christkindlein wird lachen, wenn es die Nüßlein packt, und schnell sie tut aufkrachen, trick-track, wohl nach dem Takt. Und ich will ihm noch schenken ein weißes Häselein, es ist voll tausend Ränken, will stets bei Menschen sein. Es wird beim Kripplein spielen und trommeln eigentlich, die Schläge niederzielen mit Füßen meisterlich. Und ich will ihm noch schenken ein wachsam Hündelein, so klug, man soll's kaum denken, es tanzet ganz allein. Es kann auch apportieren und stehen auf der Wacht, sucht, was man tut, verlieren. Was gilt's? Das Kindlein lacht. Und ich will ihm noch schenken ein mausig Kätzelein. Ihm darf kein Härlein kränken, Halton, dein Hündelein. Es lässt sich auch nicht beißen, gar schnell sich widersetzt, tut Bürsten sich und Spreißen, bleibt immer unverletzt. Und ich will ihm noch schenken ein Stückchen einerlei. Mein, jetzo wirst du denken, was dieses doch wohl sei. Zu deinem Kätzlein eben will ich ihm noch dabei ein pelzern Mausfall geben. So hat's der Kätzlein zwei. Und ich will ihm noch schenken ein muntres Täubelein, das lauft auf Tisch und Bänken mit seinem Schwesterlein. Ein Ringlein ihnen beiden bezirkelt Hals und Brust, aus Pflaum und Federseiden, recht farbig nach der Lust. Und ich will ihm noch schenken zwei Tuchteltauben keusch, die spreiten, heben, senken die Flügel ohn Geräusch. Ihr Stimmlein, wie man spüret, sind lauter Seufzerlein. Gott weiß, welch Leid sie rühret in ihrem Herzelein. Und ich will ihm noch schenken einen großen bunten Hahn, der Haupt und Hals tut schwenken, gleich einem edlen Schwan. Mit Sporn und Busch er gehet, stolz als ein Rittersmann, und morgens fleißig krähet der bunte Wettermann. Und ich will ihm noch schenken ein Fink und Nachtigall, die Kopf und Ohren lenken nach meiner Flöte Schall. Spiel ich die Schäferlieder, so kommen sie herbei und pfeifen sie mir wieder in ihrer Melodei. Und ich will ihm noch schenken ein weißes Körbelein, an Balken soll man's henken, voll kleiner Vögelein. Ich selber hab's geschnitzet in siebenthalben Tag, ist neu und unbeschmitzet, nicht genug man's loben mag. Und ich will ihm noch schenken einen schönen Hirtenstab, mit Farben ihn besprengen, wie es noch keinen gab. Die Kunst hab ich gelernet, wie man es machen soll, das Ganz er wird gesternet und bunter Flecken voll. Und ich will ihm noch schenken viel schöne Sachen mehr, ja, schenken und noch schenken, je mehr und je noch mehr. Auch Äpfel, Birn und Nüsse, Milch, Honig, Butter, Käs. Ach, wenn ich doch könnt wissen, was er recht gerne äß. Wohl dann, so lass uns reisen zum schönen Kindelein und unsere Gaben preisen dem kleinen Schäferlein. Ihm alles auf soll heben die Mutter mit Bescheid, dass es ihm wird gegeben hernach zu seiner Zeit. Ende von Die zwei Hirten in der Christnacht. Aufgenommen von Sonja als Halton und Gabi als Damon und Erzähler.